Ich bin bei dir und bin glücklich. Das Gedicht über deinem Bett sagt, dass kein Mensch den anderen sieht und jeder allein ist. Ich kenne dieses Gedicht fast auswendig, so oft habe ich es gelesen. Jetzt lese ich es zum ersten Mal, ohne mich dabei einsam und ungesehen zu fühlen, weil du mich siehst. Meine Mutter ruft an und sagt, dass ich heimkommen soll, wenn mein Vater wieder spinnt. Ich will bei dir bleiben, verdammt. Aber spinnen kann Mord und Totschlag bedeuten, glaub ich. Du sollst mich nicht für ein Muttersöhnchen halten. Ich versuche, einen coolen Abgang hinzulegen. Ich gebe dir einen pseudo-ironischen Handkuss. Bescheuert. Dann renne ich nach Hause im Glauben, meine Mutter retten zu müssen. Als ich heimkomme, ist gar nichts los. Meine Eltern gehen sich nur aus dem Weg, sonst nix. Arschlöcher. Ich telefoniere mit dir und irgendwie ist es komisch. Du sagst, dass du mich wieder anrufst und legst auf. Du rufst nicht an. Und ich rufe dich nicht an, weil du gesagt hast, dass du mich anrufst und ich mich nicht aufdrängen will. Ich möchte irgendetwas für dich sein. An einem Sonntagabend sitze ich mit meiner Mutter vorm Fernseher. Es war den ganzen Tag friedlich, weil mein Vater Notarztdienst hatte und deshalb kaum zu Hause war. Jetzt kommt er heim. Er sagt, dass man deine Leiche gefunden hat. Dass du dich in den Tod gestürzt hast. Sowas kommt vom Kiffen, sagt mein Vater. Sowas kommt von Menschen wie dir, schrei ich ihn an. Am Ende bin ich nur ich selbst.